Dom. Ja, hallo. Mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit Martin Pittenauer. Tja, ich bin der Einzige mit einem vollen Namen offensichtlich. Hallo. Haben wir in meiner Sendung meinen vollen Namen schon mal gesagt? Nee, das ist zu lang. Ja, eben. Ja. Ist die Sendung schon wieder aus. Ja, das wollen wir nicht. Der steht aber auch nicht im Impressum. Und jetzt ausmachen und den Rauschmeißer zu spielen. Genau. Das wäre was. Das ja, aber wäre dann, Mut gewesen. Ja, aber dann gibt's ja nur Stress. Das will ja keiner. Wir sind wieder hier in voller Versammlung sozusagen. Ja. Und volle Versammlung macht keinen Sinn. Egal, Folge 143. Genau, und da habe ich gerade was Schönes gefunden. Was Englisches. Ja. Was 143 heißt. Mhm. Auf Deutsch wäre das 354 übrigens die Pendant-Zahl. 354, ja. Okay. Jetzt rate mal. Nein, manche Leute schreiben anscheinend 143 für I love you. Wegen der Buchstaben der Wörter. Ah, okay. Ja. Ja. Wusste ich auch noch nicht. Was auch ganz gut passt zu 143 ist die... Wobei, das könnte auch I hate you sein. Aber... Ja. Ja. Ja. Ja. Ja, das ist ja dann universell. Ja, genau. Universelle Gefühlsäußerung, 143. Low spelling. Ja, funktioniert auf Deutsch auch. 354. Ah, auch bei Liebe und Hass. Okay. Mhm. Genau, und 4.3 komme ich dann noch auf die Idee. Unity 4.3 ist da. Ah, ist sie schon da? Da sollte ich jetzt doch mehr drüber erzählen, habe mich aber noch nicht vorbereitet, weil ich sie gerade erst installiert habe. Ja. Ja. Echt, die ist jetzt offiziell draußen? Mit dem 2D-Kram und das so. Ist schön. Ja, ist endlich da. Ich habe mir die Beta ein bisschen angeguckt. Ich habe allerdings den 2D-Kram nicht so verstanden, weil ich den 3D-Kram schon nicht kann. Insofern. Ja, ich habe auch keine Ahnung, wie der 2D-Kram jetzt in Unity eingebacken ist. Tja. Nun ja, es wird berichtet werden, denke ich mal. Mhm. Und dann sind wir schlauer, wenn du dir das angeguckt hast. Aber bis dahin gilt es jetzt erstmal zu vermelden, dass es tatsächlich neue Geräte von Apple auch verfügbar gibt. Zumindest theoretisch. Naja, eben so ein relativ dünnes verfügbar, kaufbar zumindest. Ja, ja. Es sollen die ersten iPad Mini Retina Geräte tatsächlich bestellbar sein. Und ist es auch so, dass man in Apple Stores auch hier kriegt? Weiß ich gar nicht. Also die Pickup-Geschichte soll auch beginnen. Mhm. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht, ob man jetzt schon welche in Deutschland auch bekommt, aber in Amerika war so die Ansage, dass das Pickup jetzt übers Wochenende oder so oder die letzten Tage so an den Start gekommen ist. Sie haben auf jeden Fall ohne großes Terz zu machen, einfach mal so angefangen, die Geräte bestellbar und kaufbar zu machen. Nachdem es ja vorher hieß, irgendwann later in November. Mhm. Wo man schon dachte, da ist eine 2 vorm, also da ist irgendwas, der 26. wahrscheinlich. Aber doch schon etwas früher jetzt. Und sie haben so ein bisschen wohl Lieferprobleme und das wohl auch auf längere Sicht. Es gibt da so ein bisschen Stress angeblich mit den Displays. Mhm. Und dementsprechend haben sie sich jetzt wohl dafür entschieden, möglichst wenig die Trommel zu rühren, weil die Geräte, die sie haben, die verkaufen sich so oder so und dann kaufen es halt im Zweifelsfall die, denen es am wichtigsten ist und die auch am meisten rumheulen, wenn sie keins kriegen. Ja. Tja. Jo. Die iPad Airs sind auch so ein bisschen lieferconstrained, zumindest wenn man nicht direkt bei Apple kauft, habe ich festgestellt. Also gerade die 128 GB Variante, da muss man schon auch warten. Kann gut sein, ich bin ja am Launch Day. Sagte er und saß mit seinem Gerät. Am Launch Day nachmittags da vorbeigelaufen und habe mich auch gewundert, dass es noch 128er gibt. Mhm. Aber mit diesen Zetteln und der Schlange hat das ja schön funktioniert, wie ich schon gesagt habe. Und bisher bin ich auch sehr zufrieden. Ich habe gehört, auch da gibt es Display-Probleme. Ah. Also es gibt ein paar Panels, die wohl links ein bisschen sich verfärben auf der linken Seite. Im normalen Hochkantmodus. Apple tauscht. Ja, das ist kein Thema. Wobei es wohl wirklich ein paar Panels sind, die sich so verhalten. Also die tauschen dann die ein anderes Gerät, wo das vielleicht wieder so ist. Ja. Ähnlich wie bei den Retina MacBook Pros, die ja so ein bisschen so ein Nachziehbild haben in manchen Ausführungen. Ja, also so ein Einbrennen. Hab ich auch. Hast du auch. Kriegst du ersetzt, wenn du hingehst. Ach echt? Ja. Du kannst auch, Marco Ahmed hat einen Artikel dazu geschrieben mit einer Prozedur, wie man es testen kann, nochmal, also wirklich explizit testen kann, ob dein Panel betroffen ist. Und ja, kann man machen. Mein altes MacBook Pro Retina hat das auch. Mal gucken, ob der mich hier da den App Store noch bemüht, demnächst oder nicht. Ah. Ja, cool. Ja, das könnte ich eigentlich auch mal machen. Übrigens, ich war ja auch beim M-Store dann und habe versucht, da ein iPad Air zu kaufen. Und der meinte auch, es wäre jetzt dieses Mal komplett andersrum als sonst immer. Sonst würden immer die Geräte mit den kleinen Speichergrößen erst ausverkauft sein. Also sprich die 16er-Varianten jetzt beim iPad. Und diesmal wäre es halt so, dass die 128 so gefragt sind. Was okay. So eine Umkehr der ganzen Geschichte wäre bei Ihnen. Die Erfahrung kann ich teilen. Mich wundert es jetzt allerdings auch nicht, weil, glaube ich, schon lange die Leute auf 128 gewartet haben. Naja, die letzte Generation gab es auch 128. Tatsächlich? Also iPad 4 gab es 128. Das wusste ich nicht. Das waren die ersten. Ich habe es auch verdrängt. Ich bin ja so raus bei den iPads. Bei den großen vor allem. Ich warte jetzt noch auf mein iPhone 5S übrigens. Ja, wird es bei dir ein Mini eigentlich oder ein iPad? iPhone Mini, ja. Nee, iPad. Du hast ja auch Ersatz, willst du? Nö. Nee, du bist aber gar kein Ersatz. Das Gewicht stört dich nicht. Du hast auch deine Investition in die Tastaturcover ist natürlich dann vergeben. Ne? Für mich war damals der Umstieg auf das Dreier-iPad das Retina-Display. Das war für mich Grund genug und momentan habe ich überhaupt keinen Grund umzusteigen. Irgendwann werden die Apps halt nicht mehr gehen. Dann steige ich um. Ja, das dauert noch. iPhone 5S kann ich übrigens sehr empfehlen. Ich habe das gestern so aus Haltehöhe, sprich 1,20 Meter, irgendwie auf eine Rolltreppe runtergeworfen. Oh. Und es hat ohne Kratzer überlebt. Ich bin sehr verwundert. Das ist allerdings auch sehr günstigerweise direkt auf die Metallfläche gefallen, also auf die Rückseite. Das hilft. Das hat geholfen. Also ich habe mein 4S auch noch nicht kaputt gekriegt und das ist für ein iPhone echt Premiere. Aber ich denke halt, wenn das jetzt hier bei dem 4S ist, ist es glaube ich auch so, dass hinten noch Glas ist, oder? Ja, ich habe es schon wieder vergessen. Ich glaube, das wäre nicht so gut gelaufen. So auf einer Metallrolltreppe frontal. Ja, auch das Gewicht. Ja. Nun ja. Aber es gibt noch mehr Nachrichten. Es gibt noch mehr Nicht-Nachrichten von Apple. Es gab ja dieses Gerücht des Apple TVs, dass wir irgendwann tatsächlich ein TV-Gerät von Apple sehen oder eine richtige Set-Top-Box. Und jetzt haben die Analysten, die diese Gerüchte für schon wahr gehalten haben, dann also gesagt, jetzt offensichtlich hat Apple nach unseren Quellen, nicht offensichtlich, sondern unsere Insider sagen, dass Apple diese Pläne momentan nicht verfolgt und wieder auf Eis gelegt hat. Aber das ist doch nur die halbe Unwahrheit. Nur die halbe Unwahrheit. Sie haben doch gesagt, dass Apple ja jetzt doch eher bei den Wearables an den Wearables. Sprich, ja, also da haben sich quasi die Unwahrheiten gegenseitig... Nicht die Unwahrheiten kreuzen. Ja, und genau. Wer behauptet denn, dass man einen TV-Bildschirm nicht wearen kann? Genau, stimmt. Das ist eine gute Sache. Eben, dieses gebogene Display ist ein anziehbarer TV-Bildschirm. Ja, genau. Wir haben so ein T-Shirt, wo die ganze Zeit RTL draufläuft. Ich bin ja immer noch... Was? Oh je. Ich bin ja immer noch guter Hoffnung, dass vielleicht das Display-Update, wenn es dann mal kommt, also wenn sie in der Lage sind, ein 4K-Display zu machen, das Spaß macht, dass das dann durchaus auch einen Apple TV eingebaut hat oder die ganze Reihe, dann da wäre ich schon dafür. Ja, da orakeln die Analysten ja momentan für Ende 2014, dass Apple dann irgendwie 4K-Displays... Das Problem ist halt, einerseits ist das Problem, dass die 4K-Displays einfach sackteuer sind. Andererseits war das für Apple-Displays nie das Problem. Die waren immer schon sackteuer, sind die aktuellen auch nicht gerade günstig. Also man kriegt dafür viel weniger Geld, ähnliche Qualität. Ja. Für uns war es immer so, dadurch, dass die Displays ziemlich ähnlich sind zu den iPads vom Farbraum und von der Optik an sich, hilft es einfach, wenn man entwickelt für die Geräte, wenn man nicht immer auf ein Device machen will, dass die Farbe und so das ungefähr in die gleiche Richtung geht, weil das bei anderen Displays schon immer schwierig ist, dass man da so denselben Farbeindruck kriegt. Trotz Color Sync. Ja, das ist Color Sync. Also, was ja auf iOS immer noch nicht passiert. Ja. Ach echt? Ich dachte, die hätten in iOS 6 schon Color Sync eingebaut. Echt? Ja. Okay. Also kann mich jetzt auch täuschen, aber ich dachte, ich hätte auf einer WDC das mal gehört. Ich dachte null. Also es gibt zumindest, wenn man die Farben angibt oder so, gibt es nicht jetzt die Möglichkeit, dass du ein Farbprofil mit angibst oder sowas, was auf dem Desktop so ist. Ich müsste mich jetzt schon sehr täuschen. Ich glaube, dass da wirklich nach wie vor nichts kann passiert. Kann auch sein, dass ich das geträumt habe. Ich träume öfter mal WDC-Sessions. Also habe ich das richtig verstanden, dass jetzt was nicht gekommen ist, was keiner erwartet? Nein, also dass jetzt was nicht gekommen ist und das war Hardware. Es kommt was nicht oder später, was sowieso nicht kam, aber vielleicht hätte kommen können. Nämlich ein Fernsehgerät. Genau. Apple TV. Okay. Ja, aber Apple TV ist TV, ja vorbesetzt. Apple TV. Oder TV, so. TV. Ja, 4K-Display fände ich echt noch schick. Okay. Also ich kann immer größere Displays und schärfere Displays kann ich gebrauchen. Mhm. Ohne externes Display arbeiten, das ist immer schwierig. Ja, du hast recht. Colorsync gibt es noch für macOS. Ja. Okay. Ich muss das tatsächlich geträumt haben. Ich habe seltsame Träume manchmal. Nun ja. Oder hier, nein, iOS 6 und neuer, Informationen zu ColorSync-Optionen. Wahrscheinlich muss ich extra einstellen. Egal, das kriegen wir jetzt nicht recherchiert. Wir gehen mal davon aus, dass es das nicht gibt. Nächstes Thema, es gibt Veränderungen bei YouTube. Ich weiß nicht, haben wir das irgendwie, hatten wir schon mal darüber geredet? Oder? Ich glaube schon, aber ich war mir nicht mehr sicher. Ja. Also es wurde vor geraumer Zeit angekündigt, dass jetzt alles besser wird mit den YouTube-Kommentaren. Weil jetzt irgendwie die Kommentare gewichtet dargestellt werden und so gibt es bessere Moderationsmöglichkeiten und außerdem ist jetzt da noch Google Plus drin. So, das war so die Botschaft, die im Vorfeld kommuniziert wurde von Google. Und jetzt ist es tatsächlich passiert. Du kannst jetzt nur noch kommentieren, wenn du mit einem Google Plus Account eingeloggt bist. Oh Gott, ich lese gerade die URL, die du da verlinkt hast. Ja, die ist super. Das ist ja ein ganzer Roman. Ja, das ist V-Hard. V-Hard ist ganz großartig. Ja, sehr schön. Ja, ich habe es mir jetzt tatsächlich noch gar nicht genau angeguckt. Ich habe bloß gehört, dass du jetzt einen Google Plus Account brauchst und einen YouTube Account alleine nicht mehr reicht, ja, um die Kommentare zu hinterlassen. Ja. Es gab da so ein bisschen... dass irgendwas mit den Videoantworten nicht mehr geht. Oder die gibt's nicht mehr? Oder? Das weiß ich gar nicht, wie das mit Videoantworten ist. Ich habe nur die Kontroverse mitbekommen um die Google-Plus-Geschichte, weil es hat sich halt erstmal was verändert, was ja grundsätzlich immer Grund für Kontroverse ist, weil früher war ja alles besser. In dem Fall hat sich aber jetzt allerdings halt das im Wesentlichen verändert, weil man das Gefühl hat, man möchte Google-Plus so ein bisschen pushen. Und YouTube ist halt eine dankbare Plattform, um da irgendwie so ein bisschen Fahrt reinzubekommen. Auf der anderen Seite ist aber jetzt die Kommentarsituation auf YouTube jetzt durch diesen Move nicht wesentlich anders oder besser geworden. Teilweise gibt es sogar Leute, die sagen, es ist jetzt sogar so, dass halt die kontroverseren Kommentare eher nach oben kommen und dementsprechend halt irgendwie so sich die Zivilität der Kommentare nicht unbedingt ins Positive verwandelt, was ja auf YouTube sowieso schon mitunter ein Problem war. Ja, also ich kann den Move verstehen, dass man Google Plus irgendwie näher ran anbinden will und es nicht aufgeben möchte. Allerdings, ja, ich kann auch verstehen, dass es Leuten böse aufstößt. Ja, also es kommt halt, es sind halt irgendwie so dieses hinten drauf geflanschte Ding. Da entstehen auch Seiteneffekte, die man bei Google vielleicht auch unterschätzt und die halt dazu führt, dass User richtig sauer sind. Also ich habe so diese Geschichte gelesen oder ich habe sogar ein Video gesehen von jemandem, die hat halt irgendwie Videos hochgeladen und musste jetzt eben ihren Google Plus Account mit ihrem YouTube Account verbinden, um eben da die kommentieren zu können, hat aber da nicht dran gedacht, als sie ihren Google Plus Account gelöscht hat, weil sie den nicht mehr haben wollte und hat dann irgendwie so gleich mal alle Videos mitgelöscht, ohne groß Kommentar, ja? Und das ist halt irgendwie so, weil der Dialog fragt dich halt, möchtest du deinen Google Plus Account löschen und allen Google Plus Content? So, und da fällt halt jetzt neuerdings auch YouTube-Video drunter. Ja, es kann auch gut sein, dass du vielleicht deine YouTube-Videos nicht mit einem Profil verbunden haben möchtest. Ja. Also da war ja sowieso mit den Real Name Policy, versuchen die ja jetzt auch schon lang. Ja, ja, aber da kannst du ja zumindest eine Google Plus Page haben, mit der du deine YouTube-Videos verbindest. Dann hast du zumindest so diese direkte Verbindung zum Profil nicht. Das klingt alles sehr kompliziert. Ja, ist es auch. Also es ist irgendwie, es ist undurchsichtig. Also es klingt, ganz ehrlich, es klingt alles wahnsinnig nach Yahoo. Von der Strategie und von der Sexiness. Ja, ja. Wobei, ich wusste ja gar nicht, dass es Yahoo Video auch gibt. Ah, da hatte ich sogar noch recht. Da. Wobei Yahoo Video ja nicht so ein User-Generated Content-Ding ist, sondern so ein kuratiertes Ding. Aber mir ist jetzt in letzter Zeit zweimal dieses, also das sieht genau aus wie ein YouTube-Embedded Video, nur dass das rote Viereck mit dem Play-Button in der Mitte nicht rot ist, sondern blau. Mhm. Das ist mir jetzt letztens zweimal aufgefallen, weil jetzt auch, wie heißt dieses The Onion Kopie-Dings aus Deutschland? Ach ja, der Postillon. Mhm. Der bekommt jetzt irgendwie so eine Videoserie und die soll auf Yahoo laufen. Yahoo! Ja. Ja. Who. Aber diese YouTube-Sache, die ist halt jetzt so, die ist so ziemlich gut angekommen. Zwei. Ja, YouTube. Ja. Es gibt aber halt auch keinen ernstzunehmenden Konkurrenten an der Stelle, so der wirklich die gleichen Segmente abdeckt wie Yahoo. Wie YouTube. YouTube Yahoo. Wie viel hast du dafür bekommen? Für diesen Versprecher? Weiß ich nicht. Ja. Ja. Vielleicht ein kurzer Zwischeneinwurf aus der Doku vor Quartz. Heißt immer noch so, kein Color Sync auf iOS. Gut, gut. So aktuelle Doku. Gut, wir sind quasi jetzt richtig abgesichert und mit Fakten untermauert. Martin, hat man ja fantasiert Unsinn. Ja, aber schöner Traum. Ja, ja, ja. Ich kann mich an diesen Traum relativ lebendig noch erinnern. Gut, also wenn Google komische Sachen macht, dann muss natürlich Facebook auch nachziehen. Ja. Facebook versucht, seinen Daumen loszuwerden. Mhm. Die streckt das HB-Männchen der Social Networks. Ja, ja. Ja, ja. Es ist eben dieser Blogpost auf dem Developer-Blog ist, glaube ich, sogar von Facebook aufgetaucht, von einer Woche oder vor zwei sogar schon, dass es jetzt neue Designs gibt für die Like-Buttons. Und da ist jetzt nicht mehr der kleine Daumen auf dem Like-Button, so diese, die du auf den Webseiten embedden kannst, so unter Blogposts und so zum Beispiel. Da ist jetzt nur noch, da steht Like drauf und das ist ein Facebook-F. Damit genau. Man auch weiß, dass es Facebook ist, weil dieser Like-Button, der war ja nicht brand genug. Ja. Das ist ja irgendwie. Hm. Naja. Er ist noch nicht ganz weg. Ja. Naja, er ist noch da im Wesentlichen. Also ist ja also irgendwie, das auf ja Facebook erst. Ist er noch da, aber ich glaube, er bleibt dann auch in der Ansicht, wie viele Likes man bekommen hat. Genau. Bei diesen Embed-Buttons, da gibt es ja diese Sprechblase oben noch so. Und da kann man ihn wohl lassen. Und es gibt trotzdem, der Unterschied zwischen Like und Share, ich verstehe sowieso gar nichts. Achso, Share ist... Share ist Retweet und Like ist Fluff. Okay, gut, verstehe. Danke für die Übersetzung. Das sollte ich als Workshop anbieten. So. Ja. Irgendwie Social Network A erklärt für User von Social Network B. Ja, ja, ja. Genau. Warum macht man sowas? Weil man zu viele Designer eingestellt hat in letzter Zeit, also, die nichts zu tun haben, außer Mark Zuckerbergs Wohnung einzurichten. Ich meine, Twitter hat ja auch versucht, den Fail-Whale loszuwerden, was ich auch nicht ganz verstanden habe. Also doch, na doch, klar, doch. In seiner, ja, aber so als Maskottchen. Ich kann dazu nur das Buch von letzter Woche empfehlen, das ich jetzt fertig gelesen habe und das großartig ist. Da kommt unter anderem auch die Stelle vor, wo Mark Zuckerberg sagt, hier, ich habe Facebook-Designer bei mir zu Hause angestellt, um die Wände zu streichen. wo man dann auch endlich weiß, warum Facebook diese ganzen Mac-Entwickler und Designer wegkauft und was die dann machen. Um die für Wände zu streichen. Ja gut, also der Daumen geht weg. Ich fand ihn nie besonders hübsch, aber er ist tatsächlich eine Ikone unserer Zeit gewesen. Doch, doch. Ich habe auch noch so Servietten mit Facebook-Like drauf. Das war allerdings, glaube ich, kein lizenziertes Produkt. Ja. Also da kann der Twitter-Pfaff halt nicht mithalten, weil der ist halt ein Stern. Stimmt. Fertig. Tja. Inhaltlich mag ich den Pfaff aber lieber. Stimmt. So. Daumen kann man sich aber durchaus noch zuschicken auf Facebook auch, nämlich in der Facebook Messenger App. Stimmt. Also da muss ich ganz kurz, bevor du damit anfängst, fragen, wie kann man sich auf Facebook eigentlich noch, das war nicht kruscheln, sondern poken. Knuffen? Wie hieß denn das? Anstupsen. Deutsch, Anstupsen. Ja. Weil ich habe jetzt schon wieder eine E-Mail gekriegt, 5 User haben dich angestupst und ich habe keine Ahnung, wie ich zurückhauen kann. Du sagst doch, auf der Webseite gibt es diesen Poke-Button. Wo? Unter Peak. Peak and Poke. Poke. Okay, gut. Es ist egal, wo. Poke at 373. Er fühlt euch zurückgestupst, liebe User. Ja. Das hat sowieso nie jemand verstanden, was Poke bedeutet. Aber, well. So überhaupt oder jetzt im Deutschen? Überhaupt. Was diese Aktion signifiziert, was der signifikant dieser Aktion ist. Ja, mach mal was auf Facebook. Lebst du noch? Nee, ich glaube, das ist ein bisschen. Ja, oder ich will was mit dir machen. Oder meld dich doch mal wieder bei mir. Oder hey, ich finde dich aber gut. Also, das kann ja alles bedeuten. Bei ja, den Lokalisten war das ja automatisch. Wenn du das Profil von jemandem angesehen hast, dann kam automatisch, der hat dein Profil angesehen. So habe ich das irgendwie empfunden. Ja, das war so mit angesehen an der Stelle zum einen. Und bei Lokalisten gibt es ja noch. Ja, ja. Ich habe letztens mal wieder eine Mail von einem Lokalisten. Ja, ich bekomme da auch immer noch Mails. Dass mich jemand mein Profil gemerkt hat und ich kann dann Lokalistentaler dafür ausgeben, dass ich rausfinde, wer das ist. Ah. Und krieg dann so ein Checkerboard, so ein Sliding-Puzzle-Variante von dem Profilbild der Person, die mich gemerkt hat. Und ich habe irgendwie so 550 Taler an der Stelle. Ich glaube, ich muss mich endlich mal löschen. Gehört das nicht irgendwie Pro7 oder RTL mittlerweile? Ja, mittlerweile ist gut seit einer Weile. Ja, nachdem es gegründet wurde oder so. Das war mal eine Zeit lang wirklich gut. Nein, aber das Interessante fand ich, dass da manche Ansätze anders waren, die auch richtig krasse Auswirkungen darauf hatten auf das Verhalten. So viel auch nochmal zu der Diskussion. Man kann soziale Probleme technisch nicht lösen. Also es gab damals verschiedene Ansätze dafür, so ein Social Network zu machen. Und zum Beispiel war dieses, ich zeig dir, wer dein Profil angesehen hat, sowas. Oder auf Xing. Das war ja StudiVZ auch im Profil. Oder auf Xing auch so immer den Baum zu zeigen, wie bist du verbunden mit jemandem. Ja, ja. Das hat, glaube ich, was mit Leuten gemacht. Und das ist durch die Facebook-Sache wieder verschwunden. Ich hatte es auch komplett vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja gut, also aber du wolltest was erzählen über den Messenger. Mir fiel gerade noch ein, so wo du gerade sagst, hier Lokalisten und gehört irgendwie Fernsehsender XY. Ich habe mir jetzt letztens bewusst geworden, dass Zalando ja den Sammlerbrüdern gehört. Und dass es irgendwie, dass man deswegen ja da schon nicht bestellen sollte. Welchen Brüdern? Diese Samba-Brüder, die irgendwie... Jamba oder was? Die Jamba, genau, die mit dem Frosch. Oh Gott, aber die haben doch irgendwann mal was Vernünftiges gemacht vor Jamba. Oder nach Jamba, die haben den eBay-Klon doch gemacht auch. Achso, Alando. Alando? Wie hieß denn das? Ich glaube, es hieß irgendwie so. Alando. Nee, Zalando und Alan, oh Gott. Also da machen sich Abgründe auf. Alando, glaube ich. Und jetzt heißt es Zalando. Oh, schön. Well. Ja, aber den eBay-Klon hatten sie ja auch nur gemacht, weil, also sie hatten ja eBay gesehen und haben eine deutsche eBay-Variante gemacht, um dann gekauft zu werden. Also selbst das war, obwohl die Plattform was getaugt hat. Ja. Ich habe da irgendwie so einen ganz schlimmen Artikel in diesem ganz schlimmen Gründermagazin irgendwie gelesen, so dass irgendwie so diese deutsche Startup-Venture-Kapital-Szene so ein bisschen toll findet. Und da hat er auch ganz schlimme Sachen gesagt, einer von diesen Brüdern. Und seitdem weiß ich erst, dass das Ding gehört und dass man die irgendwie. Naja. Ja, gut, aber Jamba ist schon wirklich krasser. Ja, ja. Nein, es hieß wirklich Alando, wurde 99 von eBay übernommen. Jetzt gibt es Zalando. Wird vielleicht von Seabay übernommen demnächst. Naja, egal. Von der Seabay? Amazon. Nee, besser nicht. Gut, aber zurück zum eigentlichen Thema, nämlich Facebook Messenger. Jetzt neu in einer Version 3.0 für iOS mit einem Refresh für iOS 7. Also das sieht jetzt irgendwie sehr mit runden Avataren und viel weiß, wie man das so also kennt auf iOS 7. Aber wesentlicher Punkt, jetzt neu, sie versuchen irgendwie die komplette Konkurrenz platt zu machen, die sie nicht kaufen konnten. Nämlich Snapchat, WhatsApp, Line und wie sie alle heißen. Sprich, man kann jetzt da auch, erstens bewerben sie ganz groß, man kann sicher und privat Bilder verschicken, was eine ganz deutliche Ansage an Snapchat ist. Das haben die bei Chatroulette auch gesagt. Mhm. Und zweitens kann man eben jetzt auch mit Facebook Messenger mit Leuten kommunizieren, die nicht Facebook haben, über eine Handynummer. Sprich, sie haben WhatsApp eingebaut. Ah. Tja. Und man kann tolle Sticker verschicken, was irgendwie so das Feature von Line ist, was ein japanisches Social Network ist. Jo. Jo. Jo, also an sich, die App sieht schick aus, so jetzt wie sie neu ist. Die Texte, die also die deutsche Lokalisierung zumindest. Ach Gott, ja. Also die Sachen, die ich gefragt werde, finde ich alle irgendwie fragwürdig. Also so mit Adressbuch und Telefonnummer und. Ach ja, die wollen ja erstmal dein Adressbuch irgendwie synken, sprich hochladen. Was ja WhatsApp ja eigentlich auch macht. Ja, bloß bei WhatsApp ist es halt nur für WhatsApp und für diese Geschichte. Und bei Facebook weißt du, dass du schon praktisch den Social-Datenpool anreicherst, den Facebook für die Werbung und Co. und, und alles. Also bei Facebook. Wobei man sich fragt, weiß Facebook nicht eh schon alles. Ja. So, aber. Ja, meine Telefonnummer wusste Facebook und ich wusste nicht, dass ich es ihnen gegeben habe, zum Beispiel. Das fand ich so ein bisschen schräg. Man muss ab und zu mal seine, also man wird zumindest nach seiner Handynummer gefragt, so zwecks Sicherheit und Authentifizierung. Ach, und das musste ich einmal machen. Ich habe mich lange geweigert und dann war es irgendwann zu nervig. Deshalb wussten die meine Handynummer schon. Aber mein Adressbuch habe ich jetzt nicht bereitgestellt, weil da sind auch Leute drin, die nicht von mir und so und die sollen da gar nicht hin. Aber ich denke, das ist, egal ob du das tust oder nicht, sowieso lückenlos von anderen bereits hochgeladen. Ja, aber. Ja. Aber es ehrt dich. Und ja, also ich habe auf alle Fälle mehr Skrupel als bei WhatsApp. So. Tja. Warum auch immer, aber ich habe das. Und deshalb werde ich wahrscheinlich auf die Art und Weise nicht nutzen. Die Leute, die ich eh schon auf Facebook kenne, mit denen chatte ich auch über das Ding, habe ich vorher schon gemacht. Was mir da jetzt aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob das vorher auch schon drin war, dass man jetzt auch Anrufe machen kann über die App. Ja. Sogar in sehr guter Qualität. Also das war so wie wir es jetzt ausprobiert haben, ich war auf LTE vor der Haustür und du hier oben auf Netz, war es durchaus so in der Größenordnung von FaceTime-Audio, also einfach viel klarer als telefonieren und kostet halt nur Daten. Ja. Ja, also. Es sieht von der UI her lustigerweise mit dieser neuen Messenger-App genauso aus wie Telefon-UI vom iPhone. Ganz schlimm fand ich das. Ich wusste echt nicht, ob der jetzt, weil er auch die Meldung bringt am Anfang, so es wird ja entweder, also es werden mobile, es wird, wie heißt denn das? Die üblichen Gebühren fallen an. Genau, die üblichen Gebühren fallen an, und davor war eben, es wird Mobilfunk oder WLAN benutzt für den Anruf. Genau. Und dann sah die UI auch noch so aus, als würde ich dich über einen normalen Anruf anrufen. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich jetzt einen Anruf getriggert hier, weil die deine Telefonnummer kennen, sie kennen meine Telefonnummer, warum auch nicht. War aber kein normaler Anruf, war wirklich so ein Datenanruf über FaceTime, hat man dann daran gemacht. Ja, man hat sich nämlich FaceTime verstanden. Mist, nicht FaceTime, Mist. Facebook Messenger, wie auch immer die Audiokomponente von Facebook Messenger jetzt heißt. Und er hat mich danach auch gefragt, wie die Gesprächsqualität war. Das fand ich super. Ja, ja. Das finde ich gut. Ich fand es ein bisschen lustig. Weil ich würde bei Apple hätte ich da gerne mal ab und zu nö gesagt, ja, aber mit meiner Mutter FaceTime-Audio war einfach so Echo. Interessiert Apple halt nicht so sehr. Ja, Facebook ist einfach, kümmert sich mehr um seine Kunden. Ja. Also die Anzeigenschalter. Ja. Aber so, ich finde es halt vor allem auch aus dieser Neuigkeit, dass Snapchat jetzt gesagt hat, sie hätten eigentlich ein Angebot von Facebook gehabt, aber haben es abgelehnt. Finde ich es interessant, dass Facebook da jetzt auch die gleichen Wege fährt, wie auch in dem Twitter-Buch erwähnt wird, nämlich so, wenn wir euch nicht kaufen, dann könnte es sein, dass wir unser Produkt in eine Richtung weiterentwickeln, die mit euch konkurriert. So, und das ist zumindest jetzt von, wie Facebook jetzt den Messenger bewirbt, schon ein bisschen so eingetreten. Ja. Tja. Es wird mit harten Bandagen gekämpft im Social Media Business. Ich glaube, sie haben mehr Erfolg als der BlackBerry Messenger, der auch rauskam. Ach ja. Naja, aber der interessiert uns ja gar nicht. Haben die da eine Hardware-Tastatur zum Ranstecken mit? Bei der BlackBerry ausgeliefert? So ungefähr. Also, sie haben einen ganz fiesen Rollout gemacht, wo du praktisch dich anmelden konntest, dass du es vielleicht mal benutzen darfst, so mit der Zeit. Du konntest nicht einfach nur runterladen und es funktioniert dann und, ach, schlag mich tot. Das kannst du woanders nachlesen. BlackBerry. Ja, die sind BlackBerry ist einfach vorbei. Ja. Nun ja, das ist jetzt irgendwie keine gute Überleitung, aber ich habe als nächstes auf der Liste, dass du noch ein bisschen über Two Dreams sprichst, weil du hattest ja jetzt die Tage einen schönen Blogpost geschrieben, wo du so ein bisschen mit dem Projekt abgerechnet hast. Ne, ich habe ein kleines Post ich mein, das Mortem im besten Sinne des Wortes mathematisch abgerechnet. Geschrieben, nee, das hatte ich sowieso von Anfang an vor, dass ich die Zahlen auch mal rausgebe, damit man so ein bisschen Gefühl dafür kriegt, wie das so läuft. Ich habe einen Blogpost geschrieben auf meinem Blog auf in gebrochenem Englisch, in meinem gebrochenen Englisch, wo alle Zahlen bis zur vierten Woche drin sind. Das kann man sich mal angucken, wie sich das so entwickelt, wenn man ein Spiel bloß über Podcast und Twitter bewirbt. Ja. Also ich habe noch keine Webseiten angeschrieben oder so, Spieleblogs und so weiter. Es gibt auch gar kein Presskit. Obwohl ich mir Presskit runtergeladen habe. Darüber hatten wir schon mal gesprochen, über Presskit, oder? Ich glaube, ich habe das vor geraumer Zeit mal erwähnt. Ja. Also Presskit ist so ein fantastisches JavaScript, PHP-Tool, wo man ein Presskit erstellen kann. Genau. Ich fand das super, super süß programmiert, weil es passiert alles per Magic und automatisch und die Webseite sagt dir dann, was jetzt passieren wird und was du zu tun hast und sehr süß gemacht, das Ding. Das hier von den Menschen, die Flambeer machen. Genau, Flambeer, die oft kopierten Flambeers. Ja. Da gibt es übrigens auch im GDC Vault einen kleinen Vortrag von den Flambeers. Wahrscheinlich von. Über Dings. Ridiculous Phishing, wie das passiert ist, was da passiert ist. Schön, schön. Gut. Genau, da habe ich ein bisschen so erzählt, was meine Überlegungen bei der ganzen Sache waren, wie viel jetzt verkauft wurde, wie viel Geld das ungefähr ist, wie sehr sich das lohnt. Ich bin jetzt ungefähr bei 4,70 Euro Stundenlohn. Ciao. Das kann durchaus schlimmer kommen, glaube ich. Ja, ja, definitiv. Aber dass man das mal so einordnen kann, weil ich glaube, dass die Fantasien, was es bedeutet, eine App im App Store zu haben, bei vielen Leuten relativ weit daneben liegen. Deswegen finde ich das ganz gut, auch mal drüber zu schreiben. Ist natürlich überhaupt nicht repräsentativ, denn von App zu App kann das super unterschiedlich laufen. Genau, und ich wollte da ein bisschen berichten. Ich werde das auch noch so in Designerkreisen, glaube ich, noch ein bisschen verbreiten, den Artikel. Denn da ist ja immer am spannendsten, wenn man selber was programmiert. Genau, und heute ist das zweite Update erschienen. Das heißt, es ist jetzt die dritte Version, die dritte Episode. Es ist natürlich jetzt schwierig zu sagen, okay, ich mache jetzt noch viel mehr Episoden, weil irgendwann kostet es dich halt nur noch Geld. Ich werde aber auf jeden Fall die Story noch zum Abschluss bringen. Und Ich habe schon durchgespielt. Das kommt dann sicherlich bis Ende. Ah, das musst du mir erklären. Naja, ich habe halt bis dahin gespielt, wo es halt nicht mehr weitergeht. Also. Ja, aber da gibt es ja zwei Möglichkeiten. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, wie du dich entschieden hast. Genau. Das mit den impliziten Entscheidungen. Ich war mir gar keine Entscheidung bewusst jetzt. Du kriegst ja eine ziemlich klare Aufforderung, was zu tun ist. Ach so. Und du kannst dir folgen oder ihr nicht folgen. Insofern Ach so. Ist das schon eine Entscheidung. Ah, okay. Interessant. Ich dachte, das wäre eine Entscheidung und das wäre nur eine Frage der Zeit. Aber ist das nicht bei allen Entscheidungen? Ja, lass uns das hier nicht spoilern und dann genau. eher drüber reden. Genau. Ja. Es ist nach wie vor eine Empfehlung. Man bekommt was für sein Geld, mittlerweile 3 Episoden und wohl auch noch mehr dann, wenn du die Story. Man kriegt jetzt schon das Dreifache fürs Geld. Ja, eben. Das ist quasi. Du machst quasi dieses umgekehrte Sales. Ja, das ist irgendwie, es wird prozentual billiger. Free to code. Free to code, genau. Stimmt, das ist genau free to play, nur andersrum. Ja, genau. Ob das ein gutes Geschäftskonzept ist? Ich weiß nicht so recht. Ich glaube nicht. Ich werde das, glaube ich, bis Ende des Jahres werde ich es, glaube ich, abschließen. Schön, schön. Gut. Gut, gut. Aber es gibt ja noch andere schöne Produkte. Es gibt andere schöne Produkte und die werden wir jetzt alle im Konsum besprechen. Ich fange an mit einem Produkt, wo sich jemand gedacht hat, hey, es gibt ja dieses tolle kollaborative Editieren. Das könnte man doch mal zu einem Produkt machen, nachdem es ja diesen Open-Source-Kram gibt, der nicht so wirklich vom Fleck kommt, sprich Etherpad und Etherpad Lite, wo sich ja leider relativ wenig tut. Da gibt es jetzt ein Startup, das heißt Hackpad. Und man kann bei Hackpad kollaborative Dokumente erstellen. Die können Rich-Text sein, die können so Checklisten sein, also so Outlines. Das funktioniert ganz gut. Die haben schöne UI auch dafür gemacht, wo am Rande dann immer steht, wer es geschrieben hat und haben sich da echt neue Gedanken auch gemacht zu dem ganzen Zeug. Das macht einen ganz guten Eindruck. Ich habe es jetzt noch nicht live probiert zum Editieren, aber das sah so aus, als würden sie alles richtig machen. Muss dann nachher mal irgendwie so hier eine Gruppensession machen. iPad? Ich habe es auf dem iPad auch noch nicht ausprobiert. Also okay. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass es geht, aber sicher bin ich mir nicht. Es sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Man kann sich dann irgendwie da mit Facebook auch einloggen, wenn man will, und braucht irgendwie nicht großartig rumhampeln in Sachen Account. Man kann sich aber auch einen Account einrichten natürlich. Und man kann sich auch so eine private Work-Group machen bei denen. Es ist halt hosted, also es gibt's nicht irgendwie zum selber hosten. Aber man kann sich eben eine private Area machen. Für bis zu 5 User ist es auch umsonst. Und wenn du mehr als 5 User brauchst, dann musst du da was zahlen. Mhm. Das ist auch deren Geschäftsmodell quasi. Sprich, sie haben schon mal ein Geschäftsmodell, was ja auch ganz schön ist. Und sieht ganz nett aus soweit. Okay, interessant. Ja. Ich habe das auch noch nicht angeguckt, weil ich hier auf dem iPhone anmelden. Hier auf dem iPhone sieht das ganz gut aus in Sachen Editieren. Das scheint zu klappen. Also besser zumindest als Etherpad. Was ja auch schon was ist. Mhm. Ja, kann man sich angucken, kann man mal reinschauen. Ist ganz hübsch. Ist vielleicht auch für die, die wo man Etherpad jetzt nicht unbedingt als Link schicken will, weil es ja doch sehr plaintextig ist. In der Anmutung ist es vielleicht auch eine schöne Alternative, die ein bisschen benutzerfreundlicher daherkommt. Bin hier mal gespannt. Ja. Als nächstes habe ich auf der Liste BitTorrent Sync auch für iOS. Das habe ich da reingeschrieben, weil du hattest ja BitTorrent Sync ja erwähnt und ich glaube, da gab es die iOS-App noch nicht, oder? Das ist letzte Woche noch passiert, oder? Auch, ja, ja, das oder ist deswegen gerade frisch erst raus. Und ich habe jetzt den BitTorrent Sync auch mal aufgesetzt für meinen Kram und ich habe mir tendenziell immer das ja, Problem. Schon länger. Naja. Ja, aber nicht so viel länger. Die iPad-Version ist jetzt neu. Okay. Und die ist für mich zumindest auch die relevante, weil ich würde gerne ansehbare Medien auf mein iPad bekommen, ohne dass ich es irgendwo anstecke und über irgendwelche File-Shares und iTunes da was hinkopiere. Und dafür verwende ich es jetzt und das funktioniert dann eigentlich recht schick. Also ich habe jetzt einen Folder auf meinem Mac, der zu Hause rund um die Uhr läuft. Der hat so, heißt iPad Transfer und da kopiere ich dann Zeug rein, das auf mein iPad kommen soll. Dann starte ich einmal BitTorrent Sync auf meinem iPad und dann lädt er halt so volles WLAN-Geschwindigkeit das Zeug da drauf und das ging zackig und hat Spaß gemacht und man kann eben gerade auch so die M4V-Videos, um die es sich bei mir hauptsächlich handelt, da auch schick angucken. Direkt in der App kann man die auch angucken. Genau, und das Aufsetzen ist relativ easy, weil du auf dem Mac dann sagst du Connect Mobile Device und dann ist das sind wieder so Sachen, wo der QR-Code-Scanner ganz gut funktioniert. Dann kannst du einfach den QR-Code scannen und zack, bist du in diesem Folder verbunden. Ja, da kannst du deinen Shared Secret per QR-Code abfilmen. Eine der ganz wenigen Anwendungsfälle für QR-Codes. Ja. Ja. Du bist direkt von einem Gerät und bist aus Austausch und hast eigentlich bis auf die Kamera keine direkte Verbindung. Ja. Genau. Und funktioniert. Funktioniert wie gewünscht. Und kann ich an der Stelle empfehlen. Ich habe immer noch nicht im Griff, was denn ihr Geschäftsmodell ist. Naja, also, aber das weiß BitTorrent ja selbst nicht so recht, oder? Ja, aber das ist halt so der einzige Wermutstropfen an der Stelle, weil es ist vielleicht einfach mal vorbei. Ja. Oder kostet auf einmal Geld. Oder ja. Worst-Case-Szenario wäre ja dann... Vielleicht wird es irgendwann Open Source. Ja, sie sagen, deine Daten sind zwar safe und von dir zu dir verschlüsselt oder was auch immer, aber theoretisch ist da natürlich auch ein Geschäftsmodell. Theoretisch. Wenn man unken will. Aber im Moment geht das alles und ich finde es praktisch und gerade mit dem tollen Simo, Dimo, Schnimo Wi-Fi von meinem iPad Air. Ach ja, das ist natürlich auch Antennen. Ja, ich habe zu Hause jetzt die komischen Antennen in der AirPod Base Station. Die ja nur für AC funktionieren eigentlich und kein AC-Gerät zu Hause. Aber naja, das ging auf alle Fälle schnell, so mit 10 Megabyte pro Sekunde da hin und her kopiert. Das ist zackig, das gefällt. Schön, schön. Nun ja, als nächstes habe ich kurz als Chronistenpflicht zu vermelden, dass der Kickstarter, von dem wir jetzt seit 3 Wochen hier ständig fabulieren, tatsächlich jetzt gefundet wurde. Nämlich es geht um Abduction, das neue Adventure-Spiel von den Machern von Müven und Rist. Nee. Ich bin sehr froh, dass das jetzt geklappt hat, Müst und Riven. Ja. Jonathan Blow hat dazu ja geschrieben, man soll ruhig noch weiter kickstarten. Ja. Sein Projekt kostet 3 bis 4 Millionen. Ja, ja, ja. Und das Ding ist auch, das erste Stretch Goal ist Oculus Support, was auch schön wäre. Oh, aber wie viel müsste da noch gehen? Weil es sind nur noch 48 Stunden. Da fehlen noch 150.000 so um den Dreh. Oh. Oh, lass mal kurz suchen noch. Oculus mal. Support ist schon. Abduction. Abduction. Echt? Ein Spiel mit dem Titel, damit Oculus, da fühlt man sich ja gleich irgendwie von Alien zerlegt, oder? Ja, ja, ja. Aliens. Nebenbei, ich kann jetzt die Pause mal füllen. Ich habe noch eine interessante Erfahrung gemacht mit Two Dreams, nämlich die Update-Zahlen. Ja. Solange es noch so klein ist, kann man dann nämlich sehr genau das nachvollziehen, was da passiert. Und ich war wirklich erstaunt, dass nahezu 100% aller Apps sich geupdatet haben auf die 1.1 durch iOS 7. iOS 7, ja. Das ist halt die Frage, ob die Leute wirklich merken, dass sie geupdatet haben. Ja, das ist natürlich viel schlimmer geworden. Mhm. Sie merken es überhaupt nicht mehr. Ja. Aber man kann als Softwareentwickler schon davon mittlerweile ausgehen, dass die Leute immer die aktuelle Version haben. Ja, das ist gut. Das ist für den Support auch gerade sehr wichtig. Das ist supportmäßig, glaube ich, ganz gut. Ob es für die Nutzer insgesamt gut ist, weiß ich nicht. Kann ich gar nicht so sagen. Ja, du hast aber das hat sich sicher krass verändert im Gegensatz zu früher, oder? Ja, das hat sich definitiv krass verändert, ja. Also da früher musste man immer fragen, hast du wirklich die aktuellste Version? Und dann waren dann teilweise die Bugs schon gefixt, über die User gestolpert sind. Das hat sich irgendwie relativ schnell in Luft aufgelöst. Und jetzt kannst du halt wirklich davon ausgehen, wenn ein Update pusht, dann ist 2-3 Tage später das tatsächlich auch so weit propagiert, dass neue Probleme tatsächlich neue Probleme sind. Ja, und dann ist mir natürlich das passiert, was jedem Softwareentwickler passiert. Jemand schreibt in die Kommentare auf dem App Store, das läuft bei mir nicht, 1 Stern. Hm. Und dann lese ich das und denke mir halt, okay, scheiße, ich kann dich jetzt nichts fragen. Ja. Ich würde gern wissen, welches Gerät benutzt du, welche Version hast du installiert und so weiter. Weil ich würde es ja gerne fixen, wenn es für dich nicht geht. Hm. Aber kann ich nicht. Ich kann da nichts tun jetzt. Ja. In dem Zuge vielleicht auch interessant, Apple hat jetzt gerade den Refunding-Prozess so ein bisschen vereinfacht. Ah ja, wie geht das denn? Das geht ja, indem du über diese Liste gehst mit bisherige Käufe. Mhm. Und bisher musstest du immer da ein Problem melden. Mhm. Jetzt kannst du da einfach sagen, so, ich habe es aus Versehen gekauft, ich möchte es zurückgeben. Also da gibt es jetzt wirklich eine Auswahlmöglichkeit für mehrere verschiedenen Gründe, jetzt irgendwie Apps zurückzugeben, und dahingehend ist es ein bisschen besser geworden. Nicht großartig, weil sie wollen halt das auch nicht so groß publizieren, dass man das machen kann, weil sonst kaufen halt alle Leute, spielen die App und geben es wieder zurück. Aber es geht jetzt wohl irgendwie ein bisschen besser. Mhm. Wir warten noch irgendwie gerade auf Dom, der irgendwas recherchiert, oder? Ja, ich wollte nur gucken, wie viel es braucht. Und es sind die 150.000, also die es noch braucht für den Oculus Rift, weil der bei 1,3 Millionen rumsitzt. Und den wir gerade 1,16 Millionen in der Hand haben. Ja, das könnte gerade noch so gehen. Mit ein bisschen Glück und viel Spucke. Aber im Wesentlichen ist es jetzt schon mal gefundet, das ist ja auch schon mal was. Aber wenn wir schon bei Kickstarter sind, der Oculus Rift HD, kriegst du den auch irgendwie günstiger, weil du Developer Oculus Rift Ding hattest? Oder? Ich weiß es gar nicht, müsste ich mal schauen, was die Rewards waren an der Stelle. Da bin ich schon auch sehr gespannt, wie das damit wirklich mit Display aussieht dann auch noch. Es kommt ja auch der mobile jetzt dann wohl noch. Sprich, sie bauen da so ein bisschen Android-Gedönse rein und einen wie heißen die CPUs? Strongarm? Nee. Armstrong? Armstrong. Nee. Sie bauen ein iPhone quasi in den Oculus ein. Mhm. So. Strongarm heißt ja schon lange nicht mehr, einfach nur noch Arm, aber. Ja, genau. Cortex. Sie heißen bauen ein Cortex-Ding sie ein und installieren Android drauf. Okay. Und dann kann man irgendwie direkt auf dem Oculus auf diesem mobilen halt auch direkt Spiele reinladen und direkt spielen und hat halt kein Kabel. So. Mhm. Das ist auch eine neue Entwicklung der letzten paar Wochen. Sehr interessant. Es würde ja auch so ein HDMI-Eingang eigentlich auch lang, oder? Mhm. Also Abduction ohne Oculus Rift Support ist wie jetzt Titanic in 2D zu drehen. Tja. Nun ja, nun denn. Als nächstes auf der Liste habe ich Simon Train. Da haben wir falsch geschrieben. Ja, ja. Symmetrain. Jetzt ist es zu spät. Ja, ich wollte es symmetrischer machen. Ja, ja. Also, warum diese App nicht Relief-Pfeiler heißt, verstehe ich nicht. Relief-Pfeiler. Oder Relief Pfeile. Mhm. Reliefpfeile hätte sie heißen müssen. Es geht nämlich darum. Es geht nämlich darum, du fährst mit einem Zug Richtung Norden, oben, Richtung oben, sage ich mal lieber. Ja, ja. Und links und rechts hast du eine Landschaft von links und rechts von der Zugstrecke. Mhm. Und diese Landschaft ist gespiegelt links und rechts. Ja. An der Achse der Gleise. An der Achse der Gleise. Und du musst die Landschaftsmerkmale antippen, die nicht gespiegelt sind. Genau. Also da ist jetzt meinetwegen links ein Baum und rechts ein Baum, dann ist okay. Aber wenn da links ein Tümpel ist und rechts der Tümpel nicht ist, dann musst du da klicken auf den Tümpel. Genau, dann erscheint der Tümpel. Ja. Oder du verschwindest den anderen, oder? Nee, die erscheinen dann immer. Die erscheinen immer. Ja, genau. Lustigerweise, das Spiel beginnt sehr gemütlich. Ja, ja. Und am Anfang denkt man sich, okay, sehr, sehr meditativ. Und dann kam plötzlich ein Punkt, wo das, wo es so abgeht, wo du bloß noch. Es gibt so eine Notbremse in der Mitte, wo du dann kurz den Zug anhalten kannst, um noch zu tappen, aber das hat dann zeitlich, glaube ich, auch nicht gereicht. Die Tap-Targets sind auch relativ klein, nämlich, glaube ich, so groß wie das Sprite. Auf dem iPhone jetzt. Wie das Sprite selber. Läuft ja auch auf dem iPad. Ja, das wollte ich gerade sagen. Vielleicht lohnt sich das, sich das auf dem iPad anzugucken. Ich weiß bloß, dass es von einem deutschen Entwickler ist. Mehr weiß ich leider nicht. Wollte ich mal erwähnt haben. Schön. Ja. Und dann habe ich auf der Liste Walking Dead. Wer erzählt uns denn was zu Walking Dead? Ich habe Walking Dead ausgegraben und gespielt, die erste Episode. Jetzt, weil ich jetzt ein neues iPad habe und Maya Telltale Games normalerweise immer so eine Generation später auf dem iPad spielt, finde ich. Klingt zwar jetzt ein bisschen böse, funktioniert aber, jetzt eigentlich Sam & Max mittlerweile? Ich habe es mich nicht getraut, nochmal runterzuladen. Ich wollte es eigentlich ausprobieren, ob Sam & Max geht. Das ist doch eigentlich der Goldstandard für iPads. Ja, aber ich glaube, Sam & Max hat wirklich so viel im Rendering kaputt gemacht, dass da auch keine Geschwindigkeitszuwachs in der Hardware hilft, weil sie, glaube ich, so irgendwann einen Bug haben, wie sie ihre Vertexe so bauen. Aber ich könnte es mal ausprobieren. Genug geunkt. Walking Dead hat ja eigentlich auch schon vorher ganz okay funktioniert. Da habe ich zumindest nicht so diesen Mega-Ruckelfaktor gehabt. Und der Grafikstil von Walking Dead ist ja wirklich extrem schick, finde ich. Das ist so dieser Comic-Style. Ein bisschen wie Chinatown Wars von GTA China Wars. So wirklich Comic-Style-Gesichter und alles und Klamotten. Sieht alles sehr gut aus. Ist ab 18, glaube ich, oder 17 zumindest. Sollte ab älter sein noch, theoretisch, weil Zombies und man muss auch schon den ein oder anderen Move machen, um die entsprechend sich vom Weiterbewegen, am Weiterbewegen zu hindern, der auch sehr gory aussieht. Also für alle, die jetzt nicht so auf Zombie und Blut stehen oder entsprechend auch dieser Horrorstimmung nicht so ausgesetzt sein wollen, für die ist es gar nichts. Aber für die, die das mögen, ist es ziemlich großartig, muss ich sagen. Also ich schaue ja auch die Serie und habe dann dieses Spiel angefangen und fand es nervlich wesentlich belastender als die Serie. Also ich finde das. Und ich war nach 5 Minuten oder 10 Minuten so fertig von der Anstrengung, das zu spielen. Und dann auch diese Spannung dabei. Dann musste ich es weglegen. Und ich habe es aber seitdem nie wieder angefasst, obwohl eigentlich fand ich es cool. Das ist lustig, ist exakt meine Erfahrung mit dem Spiel. Ja? Ja. Das ist also so diese Immersion zusammen mit dem Stress, den die Geschichte so erzeugt. Ich brauche jetzt eine Pause und dann nie wieder angefasst. Ja, aber ich finde, genau da funktioniert es halt super. Hast du es durchgespielt? Die erste Episode jetzt. Ah, okay. Also ich habe jetzt die anderen Episoden gekauft. Das ist auch ganz interessant. Irgendwie will er sich ins Internet verbinden. Ohne Internet geht wohl nicht. Ich weiß nicht, ob er die erste Episode auch schon aus dem Netz lädt. Ich glaube nicht. Ich habe jetzt die restlichen Episoden gekauft. Und dann war halt erstmal die etwas nicht so schöne Erfahrung, dass er halt dann irgendwie tonneweise Daten vom eigenen Server lädt, was nicht so schnell ist wie vom App Store. Also ich habe jetzt dann eigentlich an der Stelle, wo ich die Episode 2 spielen wollte und gekauft habe, dann erstmal eine Zwangspause einlegen müssen. Da hätte ich gern weitergespielt. Ich finde es gut. Also ich weiß nicht, wie weit habt ihr denn gespielt? Das war nicht weit. Das war bis zum ersten Haus bloß bei mir. Ah, ja, bei mir auch. Weil was ganz interessant ist, am Ende von so einer Episode kommt so eine Statistik, wer sich wie entschieden hat. Weil es gibt ja so ein paar Entscheidungen, die man im Spiel so trifft. Also manche, also ich weiß nicht, ich habe ja Entscheidungen getroffen, deshalb weiß ich nicht, was in den anderen Pfaden genau passiert, aber man kann zumindest Leute retten und da kann man sich entscheiden, wen man rettet. Und da danach die Statistik finde ich eigentlich auch ganz interessant. Ist das so eine generelle Statistik oder sind das deine Game Center-Freunde? Das ist eine generelle Statistik. So. Und ich weiß auch nicht, ob sich das weiter in die weiteren Episoden trägt, muss eigentlich. Also die Leute haben zumindest auch bisher, ich bin immer noch mit denselben Leuten unterwegs. Und deswegen muss sich ja eigentlich, die müssen die überlebt haben oder nicht und wir die dann mitnehmen. Ja, ich fand's gut. Ich habe bis zu der Farm gespielt. Bist du der Farm? Wieder ja. Also es gibt, die Dialoge sind gut, finde ich. Die Optik ist klasse, bis auf die Texturen am Boden, die finde ich ein bisschen mau ab und zu. Mhm. Aber so für Telltale-Verhältnisse ist es eigentlich super grandios, so, ja. Weil die meisten sind ja so ein bisschen vereinfacht und ein bisschen zu mau, finde ich, was bei Telltale so daherkommt. Und ja, also diese Zombie-Stimmung ist halt echt auch gut transportiert. Also der Fakt, dass ihr es weglegen musstet, finde ich, trifft genau dann so ins Schwarze für diese Art von Spiel. Also ich finde das genau den richtigen Move, die Stimmung so zu machen, dass du dir selber echt schwer tust. So, dass du dich da irgendwie so durchbeißen musst. Das ist so ein bisschen wie bei... Durchbeißen. Also wie bei Heavy Rain, so diese eine Szene, wo man sich so ein bisschen nett, selbst... Das fände ich übrigens sehr nett, so ein Zombie-Spiel, wo du dann einfach weiterspielen kannst. Als Zombie? Als Zombie. Also du kannst halt nicht viel spielen dann mehr. Ja, dann kommst du auch mit einer niedrigen Framerate aus. Naja, und so werde ich ein bisschen andere iPad-Spiele demnächst weiter durchackern. Ich kann es dir empfehlen für... Ich auf den neuen Telltale-Titel so ein bisschen. Den es für Mac schon gibt, oder? Mac schon gibt. Den Namen schon wieder vergessen. The Wolf Among Us. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht aber von der Stimmung her wieder das Gleiche? Nee, ist ein bisschen anders. Ist mehr so dieses Märchen in Echtwelt-Dings. Und der Grafikstil gefällt mir halt auch sehr. Also kleiner Cross-Tipp, die... In die Fresse haben drüber gesprochen in der letzten Folge. Ja, es gibt auch schon sehr schöne Playthroughs, die ich mir nicht angeguckt habe, weil, ja, auf jeden Fall freue ich mich da, dass das irgendwann demnächst dann umkommt auf iOS. Gut. Ah, dann noch ein Ausblick so in ganz ferne Zukunft, nämlich irgendwann 2014, was gar nicht so fern ist, weil es ist ja schon wieder bald alles vorbei. 2014 hört sich an, als wäre es ewig weit weg, aber ja. Also in ein paar Monaten vielleicht. Faster Than Light kommt endlich fürs iPad. Ja, richtig. Ich freue mich schon sehr, weil ich habe es auf dem Computer massiv gezockt und gerade wenn man das mal immer dabei haben kann und mal so zwischendurch einlegen kann, ist gut, weil beim Computer ist immer so. Und ist wohl auch eine leicht erweiterte Fassung, oder? Wenn ich es richtig gelesen habe. Weiß ich nicht genau. Es ist zumindest noch so weit vorne dran. Ich persönlich hoffe ja, dass sie die Touchsteuerung echt gut gemacht haben, weil es ein bisschen fummelig ist. Also dann würde ich auf dem Mini nicht so gern spielen wollen. Und ich freue mich sehr drauf. Also gerade nachdem ich ja finde, dass Star Control so ein Flop war, im ähnlichen Genre. Und auf dem iPad wirklich so Fast and Light fand ich einfach toll. Tja. Und Flower gibt es für die PS4 in der neuen Version. Hui. Und eventuell werden sie auch Journey, aber das ist noch unklar. Hui. Aber es hat dir doch auch keinen Spaß gemacht. Was? Flower. Ja, ich habe das bloß zufällig gelesen und da habe ich gleich recherchiert, ob Journey auch für die PS4 kommt. Ich freue mich über Flower. Ja. Tja. In other news, es gibt jetzt Zelda für iOS. Man hat jetzt deine virtuellen Anführungszeichen nicht gesehen. Die Anführungszeichen sind noch nicht relativ gehört. Klein, weil es ist schon sehr Zelda. Es heißt noch nicht so, sondern es heißt Oceanhorn. Es ist aber in der Tat ein 3D-Zelda, wie es wahrscheinlich auch so von Nintendo käme im Wesentlichen. Ich habe jetzt noch nicht wahnsinnig lange gespielt, aber es fühlt sich sehr wie Link an. Die Musik ist von Nobuo Uematsu, den man kennt von Final Fantasy. Der hat diese ganzen Final Fantasy-Songs geschrieben, die man... als Ohrwurm manchmal durchs Hirn scrollen hat. Der hat hier auch die Musik geschrieben für Oceanhorn. Und an sich ist Oceanhorn ein sehr schönes 3D-Spiel-Adventure-Gedönsi mit einem Helden, der ein Schwert und ein Schild schwingt und in Dungeons lustige Monster bedöselt und dabei Keys, Master Keys und was nicht alles sammelt. Es ist schon sehr nahe dran. Okay, ein bisschen 3D-iger, oder? Gefühlt so. Naja, also die neueren Zeldas halt, ja. Also so. Ja, aber auch ein bisschen detailreicher, fand ich, von den Modellen. Also her. Der Grafikstil ist jetzt nicht, also Wind Waker HD ist so ein bisschen die gleiche Richtung, glaube ich, aber der Grafikstil ist halt nicht so sehr shadig. Ja, also ein bisschen mehr Details, so, es ist nicht so abstrakt. Ja, aber es sieht sehr schön aus. Also ich habe es auf dem iPhone 5S gespielt, da läuft es auch irgendwie auch sehr flüssig. Und auf dem iPad Air soll es wohl auch sehr gut laufen und sehr schön aussehen. Ist definitiv eine Empfehlung. Ich weiß nicht, wie es auf älteren Geräten so performt. Könnte sein, dass es da ein bisschen stottert, weil es halt wirklich schon extreme Grafik hat für iOS-Verhältnisse. Und auf Platz 4 in den iTunes iPhone Charts in Deutschland. Ja, ja, ist auch relativ teuer. Trotz Preis von 8 Euro. Also das sieht man ja nicht mehr selten, dass überhaupt dann Apps noch gekauft werden. Ja, ja. Also, aber das scheint sich zu lohnen, oder? Es macht einen sehr guten Eindruck. Also ich habe jetzt, wie gesagt, erstmal so 10 Minuten gespielt oder so, aber bisher bin ich sehr angetan davon und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt weiterspielen soll, bevor mein iPad Air da ist, weil ich eigentlich schon lieber auf dem iPad Air spielen und ich weiß nicht, ob ich den Spielstand dann gesynkt bekomme. Das ist schade, oder? Dass das der wirklich reelle Zustand ist, dass man es nicht sicher weiß, dass man seinen Spielstand gesynkt kriegt bei iOS-Sachen. Ja, aber da ist Apple schuld. Ja, ja. Wir sind uns einig, Apple ist schuld. Nun ja. Über den Daumen sind. Ja, egal. Ja. Ja. Gut. Also guckt euch das mal an. Ist vielleicht ein Blick wert. Gerade als Zelda-Fan kann man da durchaus reinschauen. Und dann, wo wir schon bei iPad-Spielen sind, kommen wir noch zu XCOM. Da hast du einen Nachtrag für uns. Ja, ich habe einen Nachtrag für XCOM, weil ich habe es jetzt durch mal auf leicht. Ja. So, das erste Mal, dass ich es durchgespielt habe, ist, glaube ich, 4-mal angefangen jetzt inzwischen. Also einmal auf der Xbox, 2-mal auf dem iPad und zum 4. Mal jetzt, wo ich es dann auch durchgespielt habe. Und dazu zwei Dinge. Das eine ist an sich großartig auf dem iPad, wie gesagt, das ist auf dem iPad Air, jetzt ist Geschwindigkeit toll, stürzt selten ab und einfach die Bedienung und alles, das flutscht. Ja, das ist so, wie man es gerne hätte. Gut. Der Nachteil ist, auf dem iPad Air, die finale Mission, da ist das Lighting kaputt. Und die ist schwarz, so komplett. Und ich dachte am Anfang, oh, das ist natürlich irgendwie großes, ohne Spoiler irgendwas, weiß ich nicht, die Leute, die es noch nicht gespielt haben, auf alle Fälle, das ist vielleicht ein Effekt. Mhm. Und dann habe ich also einerseits gemerkt, dass zwischendurch mal in den Rendersequenzen dann alles sichtbar ist. Also ja, schade. Also entweder es sind Render-Videos, die da laufen, oder es ist halt dann irgendwas anderes. Aber auf meinem iPad Air ist jetzt zumindest die finale Mission, mit der man so einen Durchlauf vom Spiel beendet, schwarz auf schwarz. Und da kannst du natürlich auch dich nicht mal ordentlich verstecken irgendwo, überhaupt nicht taktisch agieren. Totale Katastrophe. Ich glaube, nur weil ich es auf easy gespielt habe, kann man das überhaupt schaffen. Klingt nach einem Shader-Problem. Und das ist natürlich echt schade. Ja, das ist so. Und ich weiß auch nicht, ob das dann jetzt noch gefixt wird, großartig. Vielleicht. Ich würde es hoffen. Ja, ich würde es auch hoffen. Das wäre ja traurig, wenn nicht. Ja, aber es ist die Kommentare sind voll von läuft bei mir nicht und stürzt ab und so weiter. Und das hat auch ein bisschen eine Geschichte von stürzt ab. Also wie gesagt, bei mir auf meinen alten Geräten, sowohl auf meinem iPad Mini als auch auf meinem iPad 3, ist ihm immer der Speicher ausgegangen nach 1-2 Missionen oder so. Auf dem iPad Mini mit iOS 7 ist es jetzt wirklich nicht mal gestartet teilweise. Ja? Ja. Weil ich habe dann versucht, so diese Mission, weil der iCloud-Spielstand ging schon. Ja, aber auf dem iPad Mini konnte ich es nicht starten. Und das ist auch ein bekanntes Problem. Insofern, ich weiß es nicht. Sie müssten eigentlich allein wegen iPad Mini ein iOS 7 Update machen und da könnte es hoffentlich auch erschlagen sein. Ja. Genau, das finde ich ein bisschen schade. Ansonsten begrüße ich diesen Titel in voller Gänze auf diesem Gerät. Das ist schön. Oder schade, je nachdem, was man da jetzt gerade in den Vordergrund stellen möchte. Und ich muss vielleicht dann doch noch sagen, ich habe sehr viel Mega City gespielt, was ich letzte Woche empfohlen hatte. Das hat dröhnt auch gerade bei dir, oder? Das hat vorhin aber dröhnt. Genau, also hat bei mir so Dots abgelöst. Obwohl ich Dots schon länger nicht mehr gespielt habe, aber jetzt. Naja, so als kleines Puzzle durch und zwischendurch Spiel. Also, das nochmal eine Empfehlung dafür. Gut. Ja, dann sind wir am Ende der Agenda angekommen. Wenn ich das richtig sehe und das hier der Rausschmeißer sein wird, dann ja. Muss ich zugeben, dass ich 90% meiner Informationen über dieses Video erhalten dieses habe. Video erhalten habe. Nun ja, es schließt thematisch an die Sendung an, ja. Das ist soweit korrekt. Dann verabschieden wir uns von euch und wünschen euch noch eine schöne Restwoche. Und wir hören uns dann wieder, wenn es wieder heißt Fanboys. Ciao. Viel Spaß. So how did they make their investment buy? They took YouTube and fucked it in the ass. Leave us alone, we just wanna make videos. We just want our website back. Why is it so hard to understand? Fuck you, Google Plus. We don't want your fucking fuss. You ruined that site and called it integration. I'm writing this song just to vent my frustration. Somehow. See, Google it just bad at web design. Well, I suggest trying to Google it sometime. And then there's a suggestion they don't want to hear. Can you please fix the sub box you fucked up last year? Fuck you, Google Plus.